Ciao. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unsere Telefon-Talkshow heute in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer offenen Themennacht. Und das heißt, ihr könnt euch ganz einfach hier bei mir melden und mit mir reden, über was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jennifer, 17 Jahre alt. Ja, Jennifer, hallo. Jennifer. Jennifer? Ja. Entschuldige bitte. Nee, also macht nichts. Liebe, meine Liebe, du bist völlig verrauscht. Ja. Hast du ein Kindertelefon oder was? Nee, das ist ein schnurloses Telefon. Ja. Das ist etwas, ich bin so aufgeregt. Damit das Rauschen so ein bisschen übertüncht wird, sprich ganz laut bitte in den, ja, okay, in den Telefon. So geht's. Wir versuchen das mal hinzukriegen, wir beiden. Ja, okay. Was ist denn dein Thema, Jennifer? Also, ich hab Wahrträume. Wahrträume? Und das ist ganz heftig. Ja, das sind ganz schlimme Träume. Und zwar, also mit 5 Jahren hatte ich einen Autounfall. Mhm. Und, ja, und zwar, da war ich 2 Minuten lang tot, hatte ich Herzstillstand und ich habe dann auch den Tod gesehen. Und Wie hast du den Tod gesehen? Was hast du gesehen? Also, ich bin, so wie jeder erzählt, durch einen Tunnel, durch einen dunklen Tunnel, hatte ein weißes Kleid an und am Ende dieses Tunnels war ein sehr helles Licht. Mhm. Und dann bin ich an dem Licht angekommen und dann waren sehr viele Leute um mich, alte wie auch junge Menschen. Mhm. Und dann haben sie mir erstmal gezeigt, alles Gute im Leben, was ich getan habe. Mhm. Dann alles Schlechte im Leben, was ich getan habe und mein ganzes Leben im Schnelldurchlauf. Wobei, du da ja noch gar nicht lange gelebt hast, ne? Ja, genau. Ja, also, ja. Und du warst 5 Jahre alt, ne, sagst du? Ja. Mhm. Und dann war auf einmal alles weg, alles weg und dann kam eine schwarze Hand. Mhm. Ja, und die hat mir auch noch gesagt, dass, wenn ich nicht mit ihr gehe, dass mir was sehr Schlimmes widerfahren werde. Und dann wurde ich durch Elektroschocks wieder auf die Welt gebracht. Mich wundert, dass du das so in Erinnerung hast, obwohl du erst 5 Jahre alt warst. Das ist sehr schön. Das passiert auch in meinen Träumen. Also ich träume davon auch jede Nacht wieder. Jetzt sagst du, du hast Wahrträume. Bedeutet das, dass du Dinge träumst, die dann hinterher auch so eintreten? Ja, ich habe den Tod meiner Schwester, Angelique, geträumt, die ein Jahr später auf die Welt kam. Mhm. Und zwar... wann ist die gestorben? Die ist am 6.6. Ein Jahr. Ich bin so aufgeregt. Also die ist dann ein Jahr später gestorben. In welchem Jahr gestorben? Ja, die ist 1900, kann ich jetzt mit 5 Jahren, das war vor 6 Jahren. Ich weiß, also sie war sehr klein, Ist es dann auch schon lange her? Ja, ist schon lange her. Mhm. Das hast du damals auch vorher gesehen, vorher geträumt. Ja. Erzähl doch mal einen Fall so aus der neueren, jüngsten Vergangenheit, wo du etwas geträumt hast, was dann auch passiert ist. Und zwar, das war 97. Mhm. Das habe ich den Autounfall meiner Tante hergesehen. Mhm. Die ist dann gestorben. Heilignacht ist sie gestorben. Und das habe ich einen Monat vorher geträumt. Mhm. Das ist ja schlimm, vor allen Dingen, wenn du solche ganz gravierenden Dinge träumst. Ja, ne? Und das Allerschlimmste, jetzt vor 2 Monaten habe ich geträumt, dass ich und mein Vater sterben werde. Mhm. Also, dass mein Vater sterben wird und ich an der Verzweiflung sterbe. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ui, was hast du denn da genau geträumt? Wie kommt denn dein Vater um? Na, im Traum? Ich weiß nicht. Also ich habe immer geträumt, also Nacht für Nacht habe ich geträumt, dass ich von der Treppe geschubst werde. Mhm. Und dann habe ich den Traum nicht mehr geträumt. Mhm. Und dann habe ich auf einmal geträumt, dass mein Vater, also es war ein ganz dunkler Raum und mein Vater lag blutend auf der Erde. Mhm. Und alle waren drumherum, haben gelacht, außer ich bin aus Verzweiflung dann gestorben. Mhm. Und jetzt hast du Angst, dass das eintritt? Ja. Wie oft sind denn überhaupt Dinge schon eingetreten, die du geträumt hast? Also das war mit meiner Schwester Angelique und dann mit meiner Tante. Und ich habe auch die Trennung meiner Eltern vorher gesehen. Dass meine Mutter, also da ist meine Mutter abgehauen und die wollte sich dann auch umbringen. Aber die hat es dann nicht geschafft. Die hat 30 Tabletten geschluckt, aber nicht geschafft. Also das war Paracetamol. Also Jennifer, ich... Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation jetzt, ja, ne? Ja, es kann sein, dass es... Also. Ja, es kann sein, dass das natürlich, wollen wir das hoffen, nur ein böser Traum war. Nein, das passiert mir eigentlich nicht so. Bitte? Also, ich hatte noch nie so Albträume, so. Nein, ich habe immer wartet. Also, wenn was Schlimmes passiert ist, dann habe ich auch... Ja. Ich bin jetzt ein bisschen in der Bredouille, weil das Rauschen wird mir immer doller auf dem Kopfhörer und ich dich gar nicht richtig mehr verstehen kann. Oh ich kriege aber schon auch mit, dass du gerne möchtest, dass man noch ein bisschen mit dir redet. Ja. Deswegen möchte ich dir vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Das heißt, mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich nochmal an. Ja. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay, vielen Dank. Kompliment an deiner Sendung. Dankeschön, Jennifer. Und mach so weiter, ja? Dankeschön. Okay, danke. Für das Kompliment. Tschüss. Okay, tschüss. Die Arme, die war ganz verzweifelt. Markus, 23 Jahre alt. Hallo. Hallo. Oh, das klingt ja glasklar. Namen Jürgen. Namen Markus. Folgendes Problem. Letzte Woche, Freitag um circa vor 6 morgens, wollte ich zur Arbeit fahren und habe halt aus Misstrauen meiner Freundin gegenüber durch Sachen, die da vorher vorgefallen sind, das Portemonnaie so ein bisschen durchstöbert. Ihr Portemonnaie? Ihr Portemonnaie, ja. Ihr wohnt zusammen? Ja, seit über ein Jahr jetzt. Was machst du vom Beruf? Ich bin Lagerarbeiter bei einer Computerfirma in der großen. Und da habe ich halt eine Telefonnummer gefunden von einem Bekannten von uns beiden, der auffällig oft in ihrer Nähe war. Und habe ich darauf angesprochen. Und sie hat dann wirklich noch beteuert, dass da absolut nichts ist, dass ich mir das alles einbilde. Hast du sie an dem Morgen noch angesprochen drauf? Ja, ich habe sie sofort gedeckt. Ah ja. Und wie ich dann hinterher herausgestellt habe, als ich ihn angerufen habe, dass da doch eine ganze Menge mehr gewesen ist. Was ist denn da gewesen? Ja, auf jeden Fall erstmal der, sag ich mal, nähere Kontakt zwischen den beiden über längere Zeit. Ich habe das ja auch alles erst viel später erfahren. Was heißt denn näherer Kontakt? Erstmal nur dieses Flirten und diese Geständnisse machen gegenseitig. Was für Geständnisse? Liebesgeständnisse oder wie? So wie ich es mitgekriegt habe, ja. Also nicht unbedingt Liebe, aber es war im Entstehen. Und daraufhin habe ich mit ihr geredet, weil auch ich, sag ich mal, in der Beziehung, seitdem ich war bis Weihnachten bei der Bundeswehr. Und seitdem, sag ich mal, habe ich mich auch ziemlich schlecht hier zu Hause benommen, ihr gegenüber. Inwiefern? Ja, dass ich ihr eigentlich nicht so gezeigt habe, dass ich so liefer, wie ich eigentlich sollte. Eigentlich fast gar nicht die letzte Zeit, weil nämlich auch Streit entstanden ist und so weiter. Wie lange überhaupt kennt ihr euch schon? Ja, seit dem 5. Juli. Kennen tun wir uns schon viel länger, seit Rosenmontag eigentlich vor 2,5 Jahren. Und da fing es dann auch an, dass ihr zusammenkamt. Ja, da habe ich 4-mal schon um sie gekämpft, weil sie da... Was ist denn jetzt mit der Sache da mit der Telefonnummer? Ist da nur wirklich was gelaufen oder noch nicht? Gelaufen ist da schon was, ja. Und das habe ich aber auch erst jetzt am Montag oder am Dienstag erfahren. Von wem? Von ihr direkt selber. Ja. Weil sie wohnt noch bei mir. Weil sie halt mir und ihrer Mutter gesagt hat, dass sie mit mir zusammenbleiben will und ihn eigentlich nicht mehr will. Wo liegt das Problem jetzt? Das Problem liegt, dass sie fremdgegangen ist. Ja. Und haben die im Moment dann auch noch Kontakt miteinander? Sie sagt nein. Ich sag mal, auf eine Art und Weise kann ich ihr das auch glauben, weil, wie gesagt, ich weiß ja, wann sie von der Arbeit kommt und da ist eigentlich wenig Zeit dazu. Und ich habe auch Verständnis zu ihr. Ich habe noch am Freitag zu ihr gesagt, dass sie zurückkommen kann, eben aufgrund dessen, weil ich mich auch so schlecht benommen habe. Markus, wo ist das Problem jetzt? Verstehe ich nicht. Die Frau hat jetzt gesagt, dass sie mit dem nichts mehr am Hut hat. Ja, aber es kommt nicht drüber, absolut nicht. Wenn sie zu Hause ist, redet und verhält sie sich so, dass man sich da, dass ich mir da irgendwelche Chancen ausmache, dass wir sie zueinander finden wieder. Sobald sie aber die Tür hinter sich zumacht hier, ist es genau andersrum. Wie, sobald sie die Tür wieder hinter sich, dann bist du verstehen. Ja, wenn sie zur Arbeit geht oder überhaupt rausgeht, zu ihrer Freundin fährt oder sonst. Dann ist es andersrum. Woher weißt du das? Sie verhält sich absolut nicht so, also ist absolut rücksichtslos. Aber sie ist dir gegenüber, wenn ihr zusammen seid, ist alles okay und nett und freundlich. Nett und freundlich, ja, aber auch nur so freundschaftlich, auch aber zurückhaltend. Und wieso ist sie rücksichtslos, wenn sie mit ihrer Freundin zusammen ist? Ich verhält, weil aufgrund dessen, weil ich ihr gesagt habe, dass ich ihr daraufhin die Chance gebe, dass wir zusammenbleiben oder zusammenkommen, dass sie sich wenigstens meldet, wo sie ist. Tut sie nicht. Dass ich nicht diese Angst haben muss, dass sie es weiter tut. Auch, also ich glaube, das klingt so, wie du das jetzt alles schilderst, dass da in eurer Beziehung, in eurem Verhältnis doch eine ganze Menge im Argen liegt. Und dass ihr beide, sie vielleicht noch mehr als du, weiß ich nicht, nicht mit wirklich offenen Karten spielt. Und es gibt, glaube ich, die erste Chance, oder die einzige Chance, die ihr habt, dass ihr euch zusammensetzt und euch bemüht, ganz ehrlich zueinander zu sein und dass du sie auch darum bittest, dass sie ganz klar dir sagt, was sie für dich empfindet, welchen Stellenwert du in ihrem Leben, hast und wie sie sich die Zukunft, welche Perspektiven sie sieht, wie sie sich die Zukunft so vorstellt. Nur das ist eine Möglichkeit. So lebt ihr aneinander vorbei und du deutest da irgendetwas rein und weißt nicht, woran du bist. Du weißt nicht, woran du bist. Das ist der Punkt. Ja, das ist das, was mir so zu schaffen macht. Weil genau. Und deshalb müsst ihr euch zusammensetzen und ihr müsst reden. Erstmal. Dann muss man weitersehen. Ja, sie sagt mir aber, bevor sie da großartig was sagen, weil wenn wir reden, dann machen wir uns gegenseitig Vorwürfe. Nee, das liegt ja jetzt an dir auch, dass du keine Vorwürfe machst. Du sollst ja erstmal nur mal erfragen, was sie für dich noch empfindet. Darum geht es ja. Ja, sie empfindet so sehr, dass sie mich also noch lieb hat, also genug lieb hat, um mit mir weiter zusammen zu bleiben. Aber sie selber sagt mir, sie weiß nicht, ob sie es kann. Ja, dann müsst ihr es erstmal abwarten. Was will man dann noch weiter reden, wenn sie sagt, dann müsst ihr halt nur euch eine gewisse Frist setzen und es ausprobieren. Und wenn es bis dahin nicht klappt, dann funktioniert es halt nicht. Ja, die habe ich schon gesetzt. Weil ich habe gesagt, wenn das bis, sag ich mal, jetzt zum 1. Beziehungsweise 1.8. Ja, also nichts wirklich rüberkommt, wo ich mir jetzt, sag ich mal, klaren kann, wo ich mir Gedanken drüber machen kann. Ich kündige dann die Wohnung, ziehe um. Okay, das war schon mal ein Ansatz. Und bis dahin muss ich dann irgendetwas tun. Und wenn sich nichts getan hat, dann sagt das sehr viel über die Beziehung auch aus. Ja. Ich wünsche dir viel Glück. Und wenn es nicht klappt, dann auch die Power, halt aus dieser Beziehung rauszukommen. Ja, ich danke dir. Alles Gute, tschüss Markus. Ja, tschüss, gute. David, 15 Jahre alt. Ja, Herr Jürgen, grüß dich. Ja, David, dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich bin jetzt 15 Jahre alt. Ja. Und meine Kindheit ist jetzt sozusagen zu Ende. Kann man so sagen, fast, ja. Ja, ich würde jetzt gerne ein kleines Resümee ziehen und mit dir über meine Kindheit sprechen. Ja, reden wir über deine Kindheit. Und zwar ist mein Vater, als ich 2 Monate alt war, gestorben. Mhm. Er hat sich in seinem Auto verbrannt. Er hat sich in seinem Auto verbrannt? Ja. Und zwar hat er das getan, weil er sehr schwere Depressionen hatte, die durch ein, oder vermutlich durch ein Holzschutzmittel, das damals auf dem Markt war, hervorgerufen wurden. Das war, wo ich 2 Monate alt war. Meine Mutter hat Multiple Sklerose bekommen, schon bevor ich geboren wurde. Ja. Und also einen Vater habe ich praktisch in meinem Leben gar nicht so mitbekommen. Na klar. Gar nicht gehabt. Ja. Jetzt meine Mutter eigentlich mehr. Meine Mutter, wie gesagt, hat Multiple Sklerose bekommen, die dann 1989 sehr schwer bei ihr ausgebrochen ist. Also dann hat sie einen Schub bekommen und war eigentlich seit Anfang der 90er, konnte sich also kaum mehr bewegen und hat dann 24 Stunden Betreuung bekommen. Und ich bin dann praktisch mit meiner Mutter und den Pflegern meiner Mutter, die ich rund um die Uhr um mich hatte, aufgewachsen. Genau. Also eine harte Kindheit. Eine harte Kindheit. Ja, ja. Wie geht es deiner Mutter denn heute? Meine Mutter ist 1997, am 28. März, einen Tag nach meinem Geburtstag, gestorben. Und zwar hat meine Mutter Mitte 1996 zu der Multiple Sklerose inoperablen Gebärmutterkrebs bekommen. Und wo lebst du zurzeit? Ich lebe zurzeit bei meiner Tante in Felbert. Wieso möchtest du eigentlich Resümee ziehen, jetzt auch mit mir hier, über deine Vergangenheit und deine Kindheit? Ich möchte eigentlich habe ich mich schon damit abgefunden, was so passiert ist. Und ja, ich hab's verarbeitet. Ich habe mich damit abgefunden und ich möchte eigentlich, was ich auch tue, in die Zukunft blicken. Ich weiß, dass ich noch sehr viel rausholen kann aus meinem Leben. Und ich habe eigentlich was so in den letzten Jahren passiert ist, daraus habe ich eigentlich ersehen, dass es mir später mal viel besser gehen kann. Und sag mal, David, als deine Mutter dann vor ein paar Jahren gestorben ist, du hast die ganze Leidensgeschichte ja miterlebt. Du bist ja quasi aufgewachsen, wie du es gerade geschildert hast, mit dem Leiden deiner Mutter. Was ist da in dir passiert, als sie gestorben ist? Ja, es war abzusehen, dass meine Mutter stirbt. Meine Mutter lag 3 Monate im Krankenhaus. In der Zeit war ich alleine zu Hause. Alleine sogar? Da warst du 13, ne? Ja. Also ich hatte das Glück, dass meine Oma und mein Opa bei uns im Haus wohnten, über uns. Und ich wurde praktisch, also ich habe gesehen, wie meine Mutter bei uns zu Hause im Wohnzimmer lag, mit Sauerstoff versorgt wurde und wie halt ständig, wie sie halt alles, was sie körperlich nicht konnte, nur durch ihre Pfleger erledigt wurde. Also warst du mit dem Gedanken schon vertraut? Ich war mit dem Gedanken schon vertraut. Also ich war an dem Abend, also der Tag zuvor, das war mein Geburtstag. Und an dem Morgen, an dem meine Mutter gestorben ist, war ich bei meiner Tante in Felbert. Und hab dann da telefonisch gehört, dass meine Mutter gestorben ist. Was hast du denn gehört hast? Wie hast du dich da gefühlt? Was hast du da empfunden? Also das Erste, was ich gesagt habe, war, ich wusste es. Also ich war eigentlich mit dem Gedanken vertraut, dass es so weit kommt und dass was passieren wird. Und vielleicht 2 oder 3 Monate danach, also als meine Mutter 2, 3 Monate tot war und ich dann auch die Schule verlassen musste. Und dann halt auf die andere Schule gekommen bin. Warum hast du die verlassen müssen? Weil ich umgezogen bin. Zu deiner Tante? Genau, von Essen nach Felbert. Dann ist es halt erst so aus mir herausgebrochen, aus mir herausgekommen, dass ich alles vermisst habe, was ich vorher hatte. Kam da so dieses Gefühl, du bist ja nur schon ohne Vater aufgewachsen und die einzige ganz nahe Kontaktperson war ja nun deine Mutter. Kam da das Gefühl, jetzt bin ich ganz alleine auf der Welt? Trotz Oma und trotz Tante? Das Gefühl kommt eigentlich erst jetzt. Hast du das Gefühl, schon erwachsener zu sein als andere Leute in deinem Alter? Ja. Ja, ne? Das habe ich sehr. Das glaube ich auch. Ich glaube mal so. Das haben mir Leute früher schon gesagt, als meine Mutter noch gelebt hat. Aber ich finde, jetzt bin ich noch wesentlich weniger Kind, als ich früher war. Hat deine Mutter mit dir über ihren bevorstehenden Tod gesprochen? Nein. Das haben andere Leute aber. Hat sie dir irgendetwas hinterlassen? Einen Brief, ein Vermächtnis, irgendetwas? Nein. Gar nichts. Ich habe zwar ihre Möbel, CDs und so weiter. Du lebst jetzt bei der Tante. Ich lebe jetzt bei meiner Tante. Kommst du mit der Tante gut klar? Relativ gut, ja. Nun hast du gerade was ganz Erstaunliches gesagt, was mir sehr imponiert, was ich ganz toll finde, dass du mit 15 Jahren, nachdem du so etwas erlebt hast und ein solches Schicksal zu tragen hast, hast du gesagt, ich gucke jetzt nach vorne und ich will etwas aus meinem Leben machen. Das finde ich erstmal ganz toll und dafür möchte ich dich beglückwünschen, dass du so eine Sicht hast. Es könnte ja auch anders sein, ne? Dass du ganz traurig bist und irgendwie gar keine Lust am Leben hast mehr. Ja, diese Traurigkeit, die bricht zeitweise aus mir heraus. Mhm. Und ich möchte einfach nicht, ich möchte nicht stehen bleiben. Mhm. Das ist auch sehr wichtig so. Genau, du darfst auch nicht in der Traurigkeit, dass du traurig bist, ist völlig normal. Und die darfst du auch nicht unterdrücken. Aber du darfst dich nicht hinsetzen in die Traurigkeit. Die muss, es muss immer wieder weitergehen. Du hast gerade gesagt, dass du gerne nach vorne gucken möchtest. Was ist denn so dein Traum vom Leben? Wie möchtest du gerne leben? Was möchtest du gerne machen? Ich bin jetzt auf der Gesamtschule. Mhm. Ich möchte gerne, ich bin jetzt in der 9. Klasse. Mhm. Ich komme jetzt in die 10. Ich würde gerne in die Oberstufe gehen. Ja. Abitur machen. Mhm. Dann studieren. Und was? Wenn das möglich ist für mich. Ja, und was? Und in die Journalistik gehen. Also Geisteswissenschaften studieren oder Publizistik oder sowas. Publizistik, mhm. Journalistik, Germanistik. Mhm. Ja. Hattest du damals so über deine Lebens- und Berufspläne mit deiner Mutter auch noch geredet? Nein. Das nicht? Die hatte ich auch damals noch nicht. Die hattest du nicht? Mhm. Damals habe ich mir so gut wie gar keine Gedanken darüber gemacht. Mhm. Dass ich es eigentlich selber in der Hand habe, was ich aus mir machen kann, mhm. ist mir eigentlich erst jetzt so bewusst geworden. Mhm. Also früher war ich halt Kind. Ja. Und viele oder so gut wie alle, die ich kenne, auch jetzt, obwohl ich schon in der 9. Klasse bin, denken immer noch so. Ist es für dich nicht sehr schwierig, Freunde zu finden? Ich könnte mir vorstellen, dass alle Leute so in deinem Alter dir relativ kindisch vorkommen. Die Leute kommen mir weniger kindisch vor, als ich ihnen erwachsen vorkomme. Mhm. Also ich komme ihnen mehr erwachsen vor, als sie mhm. mir kindisch vorkommen. Hast du Freunde? Ja. Auch einen ganz guten Freund, mit dem du so wirklich alles besprechen kannst? Und ja, genau. Und da hast du auch das Gefühl, dass er dich wirklich versteht? Ja. Ja, das ist sehr viel wert. Das ist ganz toll. Ja. Ich habe gerade ganz, als wir angefangen haben, uns zu unterhalten, nicht gefragt, aber ich glaube, das hat sich noch erübrigt. Du bist Einzelkind, ne? Es, ja, gibt, genau. Es gibt keine Geschwister. Mhm. Deine Mutter, war sie denn bis zum Schluss geistig, war sie völlig klar, ne? Ja, 100%. Mhm, ja. Also David, du bist ein ganz toller Junge, finde ich. Ein ganz toller junger Mann. Junge klingt zu sehr nach Kind noch. Mhm, danke. Ich finde das ganz toll. Ich finde es auch sehr schön, dass du durchgekommen bist, dass wir beide uns haben unterhalten können. Ja, finde ich auch. Ich habe es schon einmal versucht, ja. Aber da bin ich nicht zurückgerufen worden. Und möchte dich wirklich sehr ermutigen, so diese Sichtweise beizubehalten, dass du zwar traurig bist, ab und an, du kannst auch sehr traurig sein, du kannst auch weinen, aber dass du ja. dennoch nach vorne guckst. Ja. Und all das machst, worüber sich deine Eltern vielleicht auch freuen würden, wenn sie das mitbekämen. Vielleicht bekommen sie es ja auch mit. Und deine Eltern auch stolz auf dich sind, wenn du irgendwann mal Abitur hast oder mal studiert hast, mal Journalist bist, vielleicht mal irgendwas machen wirst wie ich hier, wer weiß, oder bei der Tagesschau arbeitest oder irgendwo im Fernsehen. Das finde ich sehr schön. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, David. Ja. Bleib so, wie du bist und immer ja, nach vorne, nach vorne gucken. Du auch. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss, David. Miki, 21 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich habe gestern mit ein paar Leuten eine ganz lustige, interessante Geschichte erlebt. Ich fange einfach mal an. Mhm. Ich war gestern Abend in Düsseldorf mit 5 Leuten im Rosamond, das ist eine Schwulendisco. Mhm. Und die macht halt schon um 1 Uhr dicht und dann gehen wir halt zurück zum Parkplatz mhm. und waren eigentlich ganz gut gelaunt, steigen in unser Auto ein mhm. und der Parkplatz war relativ leer mhm. und vor unserem Auto stand ein großer schwarzer Mercedes-Benz und irgendwie auch ein paar Leute waren dabei einzusteigen oder saßen auch schon drin, das waren insgesamt 3. Und eine Freundin meinte halt, dass das irgendeiner wäre, der irgendwie interessant getanzt hätte und darauf sind die irgendwie aufmerksam geworden und haben dann das Radio ganz laut aufgedreht mhm. und naja, der eine stand dann so neben seinem Auto und in unserem Scheinwerferlicht und hat dann, naja, begonnen, die Hüfte zu schwingen. Hat also einer, der in diesem schwarzen Benz gesessen hat? Ja, der, die waren am Einsteigen, ich weiß ja. nicht mehr genau. Und ihr, habt ihr das Radio laut gemacht? Die haben das Radio laut gemacht und es lief irgendwie so ein Lied mit dem Refrain Lick My Pussy. Darauf hat auch einer der anderen immer hingewiesen. Naja, wie auch immer, Ja, und dann fing der eine an zu tanzen. Hat er dann die Hüfte geschwungen, ja, die Hose aufgemacht und irgendwie die Zunge geleckt. Also er hat irgendwie uns anmachen wollen, also fast wie ein Stripper. Mhm. Und hat dann auch seine Hose runtergezogen und dann erst die Unterhose und dann sah man irgendwann die Schamhaare und dann auch den Rest ein bisschen. Mhm. Naja, der andere ist dann auch ausgestiegen. Das war, also der erste, der hieß Vincent, der andere hieß Michael. Ihr saßt während dieser Vorstellung schon in eurem Auto, genau, ne? Wir saßen also im Auto, wollten... Logenplatz, ne? Bitte? Logenplatz. Genau, Logenplatz. Ja, und dann? Ja, und der andere, der ist dann auch ausgestiegen und hat dann halt zu der Musik getanzt. Die haben dann beide irgendwie auch ihre T-Shirts ausgezogen. Mein Gott, was ihr alles erlebt? Nachts um eins in Düsseldorf? Das ist noch gar nichts im Grunde genommen. Naja, dann hat der erste, der Vincent, hat sich dann irgendwie mit nacktem Po auf die Motorhaube meines Autos gesetzt, mit dem Rücken dann auf die Motorhaube und hat sich darauf gewälzt. Ist dann wieder aufgestanden und ist dann, ich saß auf dem Beifahrersitz, ich hatte Alkohol getrunken und der Typ, der hinter mir saß, der Poldi, der hatte die Scheibe runtergekurbelt, mhm, und der Vincent stellt sich halt dann vor die Scheibe, irgendwie konnte man auch die Unterhose halt sehen und er sagt dann so, wanna lick it? Naja, das hat er nicht gemacht, er hat ihn dann einfach geküsst. Ist ja ein Ding. Er hat ihn dann einfach geküsst. Und wie eskalierte alles oder war das jetzt schon nein, der nein, Höhepunkt? Nein, das ging dann insgesamt eine Stunde noch. Eine Stunde, ne? Wir waren dann schon irgendwie ziemlich pikiert. Eigentlich war schon dieser Striptease, der war schon irgendwie abgefahren genug. Mhm. Es war dann so, ich habe dann auch die Scheibe runtergekurbelt, weil ich dachte, ich will auch mal, weil der ganz gut aussah. Mhm. Er sprach auch irgendwie ständig Englisch und Deutsch. Mhm. Wir hatten ihn dann gefragt, wo er herkommt. Er kommt halt irgendwie aus New York und... Mhm. Hat Verwandte hier in... Wahrscheinlich voller Drogen und deshalb haben die solche... Nein, überhaupt nicht. Sie rauchen noch nicht mal. Mhm. Also sie meinten, sie wären da immer so und völlig natürlich. Mhm, naja, das glaubt wird selig. Ja, und na irgendwie bin ich dann aus dem Auto raus, mhm, und habe ihn dann auch geküsst. Und die anderen sind dann auch irgendwie ausgestiegen. Ich kann es alles nicht mal chronologisch richtig, mhm, ordnen. Ich bin dann mit dem Vincent irgendwie spazieren gegangen, habe ich ein bisschen mit ihm unterhalten. Er kennt auch irgendwie die Stadtteile hier aus, mhm, Dortmund. Wie endete denn alles? Ja, es ging dann so weiter, dann haben wir uns geküsst und sind dann zurück zum Auto. Der Michael saß da mit Petra auf meinem Fahrersitz. Mhm. Hinten saßen Poldi und Dörte und wie auch immer. Und mhm, es war dann so, dass Petra mit Michael geknutscht hatte. Mhm. Also es gab eine wilde Knutscherei im Auto. Ja, es war dann so, dass noch jemand auftauchte, der mitgenommen werden wollte und... Also es reicht, glaube ich, schon als Eindruck. Es reicht dann... Es war dann im Grunde genommen so, dass wir 10 Leute waren, ja, und miteinander geknutscht haben und irgendwie auch ein bisschen gefummelt haben, wie auch immer. Und Park. Es war so eine Mischung aus interessant und die beiden Typen, die waren ein bisschen aufgekratzt und auch ein bisschen abstoßend. Also Parkplatzgeschichten aus Düsseldorf. Ja, und das war eine. Ich danke dir. Jetzt glaubst du oder nicht, Domian? Ja, ich bin nicht so ganz sicher. Du, das stimmt wirklich. Ich kann auch nochmal die Alex holen. Nee, ist okay, es reicht jetzt. Ist eine schrille Geschichte. Wenn es denn stimmt, habt ihr sicher was Nettes erlebt. Und vielleicht nochmal, ne, auf diesem Parkplatz, wenn diese Kneipe da so viel zu machen. Ja, ich denke, es ist so ein Erlebnis. Also wir haben die ganze Zeit gesagt, was ist das jetzt hier für ein Film? Weißt du, was wir beide jetzt machen? Wir verabschieden uns voneinander. Total dumm, ja. Tschüss, Micky. Alles. Tschüss. Ich glaub's dir. Ja, ich glaub's dir schon. Ja? Tschüss. 1.33 Uhr, 3 Sekunden. Und jetzt gibt's eine kleine Pause. 1.34 Uhr, 9 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der allnächtlichen Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne eine bestimmte Themenvorgabe von uns. Ihr könnt euch hier bei mir melden zu all den Themen, die euch auf den Nägeln brennen oder die ihr mir ganz einfach mal erzählen wollt, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Bevor es weitergeht, möchte ich euch zwei kleine Sachen vorlesen. Ein Brief aus Oerlinghausen von Sabine J. Punkt. Und die schreibt: lieber, immerhin noch lieber, ihr werdet den Hinweis gleich verstehen, lieber Domian, bis vor 2 Jahren war mir deine Sendung völlig unbekannt. Dann lernte ich meinen Freund kennen, der diese immer zwecks besseren Einschlafens anstellt. Leider kann ich davon nicht einschlafen, 4 Ausrufungszeichen. Obwohl ich mich für einen ausgeglichenen Menschen halte, dem wenig am Wohl und Wehe seiner Mitmenschen liegt, so ärgere ich mich jedes Mal über deine inkompetente Art, mit Leuten, die vielleicht wirklich mal Probleme haben, umzugehen. Ich habe schon Sahnetorte mit Tzatziki gegessen. Davon ist mir nicht annähernd so übel geworden, wie von deiner Sendung. Das schreibt Sabine aus Oerlinghausen. Ob dieses hier Sabine, ob das hier Sabine ist, kann ich euch nicht verraten. Vielleicht ist sie es ja und sie will es wieder gut machen. Also wir haben einen Fax bekommen, das muss ich jetzt in Radiozuschauern zuhören, erklären. Da ist ein Bild einer sehr attraktiven jungen Dame, die in leichter, sehr leichter Dessous-Bekleidung uns den halbnackten Po entgegenstreckt. Und in Anspielung auf unser gestriges Thema, nämlich Safer Sex Spaß, schreibt diese Dame: ich hatte auch schon mal Sex im Safe. Dieses Fax ist HIV negativ, also könnt ihr ruhigen Gewissens Sex mit ihm haben. So mag ich euch, so will ich euch. Witzig, kreativ und spaßig und wir haben alle was davon. Ich zeig das Foto nochmal in die Kamera. Nicht schlecht, ne? Vielleicht ist es Sabine, dann habe ich ja wieder verziehen. Wenn es nicht ist, naja, ist auch egal. Es geht weiter mit Emily und Emily ist 43 Jahre alt. Stimmt das? Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn dein Thema? Ich hätte hier zu jeder Sendung mindestens eine Frage oder ein Thema. Also ich sehe sie nicht regelmäßig, auch also wenn ich sie sehe, sehr gerne. Danke. Nur jetzt hätte ich mal eine Frage, und zwar, ob du mir und den gesamten Hörern und Zuschauern mal ein Geheimnis lüften würdest. Ein Geheimnis? Ja, es gab mal eine ganz spannende Sendung. Also ich habe mal so rumgeknipst hier, bin durch die Sender gejettet und habe dann eine Talkrunde wahrnehmen können, dürfen, wie auch immer. Saß dann wie gebannt lange Zeit vorm Fernseher und es geschah nichts, ja? Ja. Da war der Domian dabei und viele andere prominente Gäste. Ja. Und irgendwann sah ich dann ein kleines eingeblendetes No Talk. Genau, so hieß die Sendung. Ja. Die lief mal freitags nach unserer Sendung hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Ja, irgendwann einmal habe ich die gesehen und ich hätte Zugang gewusst. Erstmal saß ich da, habe überlegt und denke, ja, jetzt müsste irgendwann doch mal was geschehen. Es geschah aber dann doch nicht sehr viel, außer mal ein Grinserchen von dem einen und ein Hüsterchen vom anderen. Mhm. Dann wurden Bücher oder dergleichen in die Mitte gestellt und man konnte sich dann ihrer bedienen. Jetzt hätte ich gern gewusst, ihr habt dann Hefte bekommen. Mhm. Was wurde da reingeschrieben? Das interessiert mich sehr, ob du mir das sagen würdest, was da reingeschrieben Kann ich dir sagen. Ich kann es dir im Detail nicht mehr sagen, weil ich es vergessen habe. Also das Ganze war ein Experiment, eine experimentelle Sendung. Da sitzen einige deutsche Talk-Menschen zusammen, die endlich mal den Mund halten, obwohl sie sonst sehr viel reden. Ja. Und das Experiment war, wie machen die das? Halten die das aus? Ne? Ja, ja. Wie sehen die währenddessen aus? Der Bio hat ein bisschen geschmunzelt, die Arabella hat eher Faxen gemacht. Auch nicht richtig, sie war auch sehr diszipliniert. Mhm. Der Günther Jauch saß ganz todernst da. Mhm. Nein, wir haben dann solche Heftchen bekommen und in den Heftchen standen persönliche Fragen drin, die wir beantworten sollten, oder Fragen auch so zu unserem Metier. Persönliche Fragen wie, wann hattest du deinen ersten Sex beispielsweise? Oder Fragen zu dem Talkshow-Gewerbe, wen findest du als Talkmaster am interessantesten und besten, wen würdest du kritisieren und so etwas. Und da waren eine ganze Menge so gemischt private und berufliche Fragen. Ach, ihr hattet also wirklich schon richtige Vorgaben auch? Nein, also als wir da reinkamen, wussten wir von gar nichts. Also wir haben uns hingesetzt und wir wussten nur, dass wir die ersten 10 Minuten wirklich nur schweigen sollten. Ja. Dann kam dieses Heftchen und dann wurden uns Bücher präsentiert und das war auch ein Teil des Experiments, zu beobachten, wer nimmt sich ein Buch und wer nimmt sich welches Buch vor allen Dingen und was macht er oder sie dann damit. Das war das Ganze. Richtig. Und die Zeit war sehr schnell vorbei. Und wir sind dann aufgestanden, waren ganz stolz, dass wir es alle geschafft haben, nicht zu reden. Ja, das war eigentlich das, was mich interessierte, ob ihr wusstet, worum es überhaupt geht oder ob ihr da sitzt und wie im Wartezimmer, ja, was passiert denn jetzt? Kommt noch jemand, darf man reden oder nicht? Oder ob halt jeder das aufschreiben sollte, was ihm gerade in dem Augenblick durch den Kopf geht? Nein, es waren also schon, wie ich das gerade erzählt habe, gezielte, formulierte Fragen in dem Heftchen. Ich muss aber sagen, es inspirierte mich doch allzu sehr, um mal ein solches Experiment mit Bekannten machen zu wollen, die Leute mal einzuladen mit der Vorgabe. Ja. Man redet ja doch viel Unsinn teilweise. Das ist, so ein bisschen, das ist ein bisschen wie eine Selbsterfahrungsgruppe. Ja. Genau, macht das ihr alle mal zu Hause, vielleicht jetzt am Wochenende, ladet euch ein paar nette Freunde ein, setzt euch in eine Runde, aber macht es noch härter, als wie wir das im Fernsehen gemacht haben. Ja. Ich empfehle eine Dreiviertelstunde und eine Dreiviertelstunde schweigen und sich nur in die Augen schauen. Ja, nur das, anschauen, den anderen wahrnehmen. Das ist krass. So. Ja, denn ich habe teilweise mal Leute wirklich jetzt mal getestet, habe gesagt, so, wir haben jetzt so viel geredet am Telefon dann später und habe gesagt, sag mal, was hatte ich denn heute an, als wir uns gegenüber saßen? Und die meisten Leute wissen es nicht mehr. Und so finde ich das wirklich ganz spannend, mal sowas zu machen, mal zu schauen, wie reagiert der eine oder andere. Fängt man an zu lachen, ja, ist man diszipliniert und so. Ja, ich finde es also schon ganz gut. Was war jetzt aber überhaupt so der Hintergedanke oder wird sowas nochmal gemacht mit anderen Prominenten? Der Hintergedanke war eine Arbeit der Medienhochschule hier in Köln. Das hat sich ein Student ausgedacht und das ist seine Abschlussarbeit. Und das wertet er jetzt aus und interpretiert er. Das war der Hintergrund. Okay, ja. Also, wie gesagt, ich habe es zufällig gesehen, ist aber große Klasse und hat doch ein bisschen zum Denken angeregt. Ja, so soll das ja auch sein. Wir wollen euch ja auch zum Denken anregen. Tschüss, Emily. Tschüss. Steffi, 27. Du bist dran. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, also ich habe ein ziemlich ernstes Problem. Ja. Und zwar ist mein Mann vor etwas über 3 Jahren zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Und zwar, weil man ihm vorwirft, einen Mord begangen zu haben, den er allerdings meiner Überzeugung nach eben nicht begangen hat. Was sagt er dazu? Na, er hat ihn natürlich nicht begangen. Also er war an dem Abend zur Tatzeit bei uns zu Hause, also bei meiner Mutter zu Hause, mit mir zusammen, mit meiner Mutter zusammen, die haben das auch vor Gericht bezeugt. Naja, wird dann halt gesagt Familie und fertig. Tja. War denn dieser Tathergang? Wie stellt man ihn da? Man wirft ihm vor, also es sei ein Auftragsmord, weil wir das Opfer nicht mal kennen. Und er soll den halt erschossen haben von draußen durchs Fenster. Von draußen durchs Fenster? Und dieser Mensch war sofort tot? Ja. Ist dein Mann zu lebenslanger Haft verurteilt? Also ich kann natürlich überhaupt keine Meinung dazu äußern. Ja, klar. Also im Moment läuft das Verfahren wieder. Und also was mich eigentlich so fertig macht, ist, dass ich das Gefühl habe, man kann überhaupt nichts tun. Ich meine, ich bin ja also wirklich mehr als überzeugt davon. Ich meine, überzeugter kann man nicht sein, als dass man jetzt mit jemandem zur Tatzeit zusammen war. Und man kann wirklich nur mit den Beinen strampeln, machen, was man will. Wir haben so ziemlich an jeden geschrieben, also eher an Amnesty International und an Justizminister. Steffi, wie ist denn überhaupt, wenn du sagst, das Opfer stand in keinem bekanntschaftlichen Verhältnis zu deinem Mann? Nein. Und dein Mann war, so wie du es jetzt schilderst, war an dem Abend bei euch zu Hause. Ja. Wie ist denn überhaupt der Verdacht denn auf deinen Mann gefallen? Ja, das ist so. Der hatte schon immer Streitigkeiten, also er ist ein Diskothekenbesitzer und hat mit den Betreibern der Diskothek Streitigkeiten gehabt. Dein Mann? Nein, der Tote. Der Tote. Mhm. Und das ist eine Diskothek, die in der gleichen Stadt war, in der wir auch wohnen. Und es wurde jemand am Tatort zur Tatzeit gesehen. Mhm. Das ist ein Bekannter von uns. Und der hat dann halt irgendwann gesagt, er wäre ja eigentlich nur am Tatort gewesen, weil er meinen Mann hingefahren hat. Und eigentlich, seine Aussage nimmt man natürlich und Es gibt nur diese Aussage von diesem Bekannten. Also es gibt natürlich noch ein paar Indizien, die man nimmt und sagt, dass die wunderbar passen, wie eben, dass wir selber Sportschützen waren, dass wir Waffen hatten. Mhm. Unsere Waffen sind nicht die Tatwaffen. Da wird dann irgendwas geplänkelt von, ja, man kann ja in die Waffe einen anderen Lauf einbauen und dann kann es ja die Tatwaffe sein. Mhm. Und sowas. Aber ich meine, das sind doch alles, das natürlich kann man das vermuten, aber ich meine, man kann doch das nicht alles an den Haaren herbeiziehen und sagen... Welchen so, Teufel reitet denn... Nehmen wir mal an, du hast jetzt recht, ich setze das mal voraus, der Bekannte von euch, dass er deinen Mann da so reinzieht. Ja. Also ich habe ihn selbst persönlich mal darauf angesprochen und habe ihm gesagt, also so, da muss mein Mann, ich weiß jetzt nicht, 2-3 Monate in Haft gewesen sein, darf ich zu ihm, weil ich sollte ihn nicht ansprechen, von der Kripo hat man mir gesagt, ich soll es nicht tun. Ich habe es trotzdem getan, habe ihn gefragt, warum er so eine Scheiße erzählt. Mhm. Und er hat dann erst gesagt, er hat es erzählt. Also erst hat man ihm gesagt, ja, die Kripo hat ihm das nahegelegt und dann hätte er angeblich gehört bei der Kripo im Nachbarzimmer im Radio, dass ein Mann jetzt bei einer Verhaftung erschossen worden wäre. Mhm. Und so nach dem Motto, jetzt können Sie es doch sagen, er ist doch tot. Und da habe ich gesagt, na hör mal, irgendwann musst du mal gemerkt haben, dass er nicht tot ist. Und dann hat er gesagt, ja, ich wusste ja, dass er freitags immer bei euch ist und bei der Schwiegermutter und dass er ein Alibi hat und dass er dann bald wieder zu Hause ist. Verstehe ich nicht. Und... Nee, er meinte, er reitet ihn ja damit eigentlich gar nicht rein. Er hat das zwar in dem Moment gesagt, aber eigentlich reitet er ihn ja nicht ein, weil mein Mann hat ja ein Alibi, das weiß er ja, weil er ja... Ja, aber klingt aber sehr um die Ecke gedacht, ne? Ja, natürlich. Warum sagt er es dann, wenn es nicht stimmt? Warum? Ja. Warum? Also er meint, er wäre halt schon längere Zeit da vernommen worden und was weiß ich. Und man hätte dann gesagt, sie können nach Hause gehen, wenn sie uns jemanden... Also wenn du uns die Wahrheit sagst... Und wenn es die Wahrheit ist, ist das natürlich eine grauenhafte Situation für dich, für eure Familie, für deinen Mann. Tja. Eine grauenhafte Situation. Zu Unrecht, ich meine, das gab es ja schon immer wieder, zu Unrecht verurteilt worden zu sein und einer solchen Tat beschuldigt zu werden. Also ich meine, es ist teilweise so, dass selbst Zuschauer in der Stadt, wo das Verfahren läuft, Fremde, die da hinkamen, um sich mal den Täter anzugucken, jetzt nachträglich zu uns sagen, dass eigentlich in dem Verfahren jeder merkt, dass er nicht der Täter ist. Habt ihr keinen guten Rechtsanwalt? Also ich würde sagen, dass der Anwalt gut ist, aber ich sehe, dass er macht und tut, dass er die Akten selbst, was er strampelt, dass er eigentlich alles darlegt, was man sehen muss, wenn man es sehen möchte. Und trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Also es gibt immer wieder solche Fälle, das weiß ich und das wissen viele von uns auch, wo man sich die Haare rauft und sagt, das liegt doch völlig auf der Hand, dass das falsch dargestellt ist. Was wollt ihr jetzt weitermachen? Du hast gerade eine Andeutung gemacht, was läuft ein neues Verfahren? Also im Moment läuft ja die Revision und unser Anwalt hat uns zum Beispiel auch in dem Verfahren jetzt gefragt, meine Mutter und mich, ob wir bereit wären, einen Lügendetektortest zu machen. Wir haben sofort gesagt, ja, okay, wir sind sogar nach Köln gefahren und haben das hier bei dem Professor Undeutsch in der Uni gemacht. Der bestätigt uns, dass wir beide die Wahrheit sagen und ja, auch das, na gut, da wird dann gesagt, ja, Lügendetektortest umstritten, wird abgelehnt, fertig. Aber ich meine, gut, man kann diesen Test misstrauen, aber welche Sicherheit hat man denn, wenn jemand einem einfach gegenüber sitzt und ein nettes Gesicht macht vor Gericht? Da hat man ja überhaupt keine Sicherheit. Welche Hoffnung hast du oder habt ihr jetzt noch? Tja. Also der Witz ist, dass die Revision wieder in der gleichen Stadt läuft wie das Verfahren vorher. Im Grunde bei den gleichen Kollegen, also nicht beim gleichen Gericht, aber und es sieht irgendwie so aus, als wenn das niemanden dort interessiert. Ich habe das Gefühl, das ist so deren Alltag, die sitzen da ihren Tag ab und ich weiß es nicht. Wie geht es denn deinem Mann im Moment? Hat er die Nerven noch? Also es ist schwierig, weil wenn wir uns sehen, dann geht es ihm zumindest ja in dem Moment anscheinend gut. Ich möchte nicht wissen, wie es ihm geht, wenn da nachts das Licht ausgeht oder so. Oder ich weiß es nicht. Also er redet nicht ganz offen darüber, wie es in seinem Herzen aussieht. Du erahnst das dann höchstens. Ja, also ich meine, er sagt, also ich frage ihn nicht, wie geht's dir, weil das ist irgendwo eine blöde Frage. Ich meine, er sagt dann schon, also dass es manchmal schrecklich ist. So. Aber... Obwohl es da eben, wo er im Gefängnis ist, noch eben sehr menschlich zugeht. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Also ich kann es nicht so ansehen. Ich denke... Habt ihr überlegt, auch wenn du von deinem oder über euren Rechtsanwalt recht gut redest, vielleicht doch entweder noch einen anderen hinzuzuziehen oder einen ganz neuen zu nehmen? Das Problem ist, dass das, was wir an Bargeld hatten, natürlich, oder an Geld hatten, also wir hatten vorher 2 Häuser, die sind verkauft worden für Anwaltskosten im ersten Verfahren. Es ist einfach kein Geld mehr da und die beiden Rechtsanwälte, die wir jetzt haben, sind schon vom Staat eingesetzte Pflichtverteidiger. Es ist auch natürlich ein Geldfrage. Macht dieser Fall in eurer Umgebung, in eurer Stadt, auch pressemäßig Furore? Also, so Lokalpresse schon. Mhm. Aber es ist so, wir haben auch überlegt, inwieweit man die Presse generell einschalten sollte. Aber wirklich seriöse, zum Beispiel Zeitschriften und so weiter, an die wir uns gewandt haben, ob das nun Fokus ist oder, weiß jetzt nicht, Stern oder Spiegel oder so, haben zum Beispiel gesagt, solange das Verfahren läuft, verbrennen wir uns nicht die Finger, wir halten uns einfach aus. Wir können da hinterher drüber schreiben, naja, bloß hinterher nutzt es uns nichts, wenn alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind. Und was war dein Anliegen, dich jetzt hier an uns zu wenden, Steffi? Weil helfen kann ich dir nicht und wir können euch auch nicht helfen. Also ich habe unter anderem, habe ich zum Beispiel mal was gehört von einer Organisation, die wohl auch helfen soll, also jetzt nicht nur den Opfern von Verbrechern immer, sondern zum Beispiel auch in so einem Fall helfen kann. Und ich habe mich da schon rumgehört und so weiter, aber ich kommen da halt keine Adresse speziell ran und so weiter. Und das also, mich zum Beispiel interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ob du den Weißen Ring meinst. Ich weiß wiederum nicht, ob der sich für solche Fälle auch einsetzt, das weiß ich nicht. Also ich weiß, der Weiße Ring setzt sich ja, glaube ich, für die Opfer jetzt ein. Opfer von Verbrechen im Prinzip. Genau, und es muss aber, glaube ich, irgendetwas anderes noch geben, die sich jetzt für Justizopfer oder sowas einsetzt. Gibt es mit Sicherheit, gibt es. Und ich könnte schwören, dass, also entweder haben wir diese Adresse hier, du kannst gleich mit unserem Psychologen mal kurz reden, weil wir ausgestattet sind mit allen möglichen Kontaktadressen. Sollten wir diese Adresse nicht haben, bin ich sicher, dass der ein oder andere Zuschauer heute Nacht uns die noch zukommen lässt, entweder per Anruf oder per Fax. Und dann reichen wir es natürlich gerne an euch weiter. Das ist die einzige Hilfe, die ich dir oder die wir euch anbieten können. Dass du dich da mit Gleichgesinnten vielleicht zusammentust und dann gibt es ja doch viel mehr Wissen, was sich da sammelt, genau. um sich auszutauschen, ne? Weil das sind Leute, die in ähnlicher Weise betroffen sind wie ihr. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir ehrlich gesagt auch auf der Seele liegt, ist, dass ich teilweise bei dem Telefonat jetzt schon wieder Angst habe, welche Konsequenzen das haben kann, wenn zum Beispiel eben jemand von dem Gericht persönlich das jetzt hört und den das vielleicht verärgert, weil vielleicht jemand von der Kripo nach wie vor der Meinung ist, das wird da wohl gewesen sein oder so, und sich das dann wiederum gegen uns richtet. Und ich glaube aber, du hast das sehr geschickt gemacht. Also du hast weder den Namen genannt, du hast weder den Ort genannt, noch das Bundesland. Also es ist völlig, völlig anonym erzählt worden. Das ist ein Fall sicher von ganz vielen Fällen, der auch austauschbar ist. Insofern würde ich dich da schon gerne beruhigen wollen, dass damit Sicherheit nichts Negatives für euch daraus erwächst. Wir machen es jetzt mal so, du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Vielleicht haben wir sogar eine Telefonnummer, eine Adresse hier. Ansonsten wirst du von uns hören. Alles klar. Alles Gute, Steffi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Sabine, 33 Jahre alt. Hallo Jürgen. Sabine, guten Morgen. Guten Morgen. Also im Prinzip ist das eigentlich gar nicht so schlimm, was ich dir zu erzählen habe, weil ich habe mich verliebt. es muss ja auch nicht so schlimm sein, wenn man hier anruft. Also nein? Ich höre ja auch gerne positive und glückliche und lustige Sachen. Du hast dich verliebt? Ja. Das ist wirklich nicht so schlimm. Aber so glücklich ist das jetzt nicht. Ist nicht glücklich? Nee. Mhm. Weil so das hat halt so ein paar Haken, die Sache. Härten? Haken. Haken. Welche Haken? Die Frau ist meine Chefin. Also ist eine Frau. Mhm. Du zum ersten Mal mit Frau? Nee, ich nicht, sie. Aber sie. Sie ist verheiratet, hat ein Kind. Also ist schon sehr anstrengend, die ganze Sache. Ist sie denn auch in dich verliebt, richtig? Ja, doch. Läuft da auch schon was zwischen euch? Ja. Ja, das schon. Seit wann? Seit Februar. Was für ein Verhältnis ist das? Also sie ist deine Chefin und du bist... frage ich mal lieber nicht, nachher erkennt man dich auch noch, wenn das jetzt zu genau, zu detailliert ist. Genau. Auf jeden Fall arbeitest du sehr eng mit ihr zusammen, kann man das so sagen? Ja, kann man. Mhm. Ja. Also sie ist nicht meine oberste Chefin, aber ist schon meine Vorgesetzte. Mhm, die Vorgesetzte, ja. Mhm. Wie hat sich das entwickelt überhaupt? Ergeben? Hat sich so ergeben. Es war Karneval, ah ja, hallo. Ist sie auch in deinem Alter? Ja. Sie ist in deinem Alter. Was sagt sie? Ich meine, sie hat eine Familie, sie hat zum ersten Mal einen Kontakt mit einer Frau. Wie steht sie dazu? Ja, das ist eben das Problem. Im Prinzip schon sehr positiv mir gegenüber, nur Ne, 17 Jahre verheiratet und Kind dabei. Ist natürlich sehr anstrengend für sie auch. Mhm. Bist du denn auch in festen Händen irgendwie? Ja, in ihren. In ihr? Ja. Ansonsten aber bist du solo. Ja. Ein Single. Das heißt, da gibt es schon mal keine Komplikationen. Nee, von meiner Seite aus nicht. Mhm. Ja, jetzt ist diese Frau ihr Mann untreu, wegen dir. Ja. Und ihr habt eine Affäre miteinander. Was sagt sie denn? Wie soll das denn weitergehen? Sagt sie, wir lassen das erstmal so laufen? Oder stellt sie dir sogar die Hoffnung irgendwie dahin, dass ihr vielleicht, dass sie ihren Mann verlässt? Oder wie? Nee, nicht so richtig. Ja, vielleicht irgendwann in 20 Jahren oder so. Aber in 20 Jahren? So, erstmal, so sie weiß, was sie hat. Mhm. Dich belastet das sehr. Sehr. Mhm. Du würdest sie gerne ganz für dich haben. Ja. Mhm. Auch mit Kind. Mit Kind. Nur ohne Mann. Mhm. Aber das wirst du nicht erzwingen können. Das ist ihre Entscheidung. Du kannst nur irgendwann sagen, ich kann so nicht mehr leben. Und du gehst dann. Wobei das natürlich kompliziert ist, wenn ihr da zusammen arbeitet, klar, aber das ist dann immer so. Ja, nur muss ich das jetzt machen? Du musst überhaupt gar nichts machen und jetzt schon gar nicht. Ich meine, gib der Frau doch auch ein bisschen Zeit. Wie überhaupt ist denn die Ehe? Erzählt sie darüber? Ja, ja, sie sagt schon, sie liebt ihren Mann nicht. Sie sagt, er war irgendwann mal da und den hat sie genommen, weil sie nicht alleine sein kann. Mhm. Mhm. Also aus deiner Perspektive gesehen klingt das ja schon mal ganz gut. Es wäre viel komplizierter, wenn sie ihren Mann jetzt auch sehr lieben würde und an ihm hängen würde. Ja gut, dann wäre da keine Chance. Ja, nun gut, ah ja, es gibt ja alles, ne? Es gibt dann dennoch solche Dreierbeziehungen. Wenn du das aushältst, dann warte doch einfach noch eine Weile und setz sie nicht unter Druck. Ja, unter Druck setzen will ich sie nicht. Mhm. Dann würde ich an der Stelle wirklich noch ein bisschen ausharren. Ich meine, so lange ist es ja nun, läuft das Ganze ja nun noch nicht. Dass die Frau sich frei entscheiden soll. Nur ab einem gewissen Zeitpunkt finde ich schon, dass klare Verhältnisse geschaffen werden müssten. Und dahin musst du dann auch wirken und ihr das auch so sagen. Was glaubst du, wo da der gewisse Zeitpunkt ist? Das musst du für dich entscheiden, kann ich nicht sagen. Dafür kenne ich euren Fall viel zu wenig, um das sagen zu können. Aber jetzt im Moment ist es vielleicht wirklich noch ein bisschen zu früh. Weil ich nur wissen wollte, weißt du das, es gab ja früher mal so eine rechtliche Sache, so, ne, Unzucht mit Abhängigen. Gut, das ist noch wieder, nicht Unzucht, aber klar, das ist natürlich noch wieder ein Problem, dass du eine Untergebene von ihr bist. Aber du bist ja nun schon ein bisschen erwachsen und nicht gerade 16 Jahre alt oder so. Ja, eben, für mich ist das logisch. Ja. Gilt das für uns oder nicht? Nein, das gilt, glaube ich, nicht für euch. Danke. Es könnte höchstens Probleme für sie in der Firma geben, je nachdem... Ja, ich meine, gut, Liebe in der Firma gibt immer Stress. Mhm. Aber solange das keine rechtlichen Folgen hat, so... Also, lass der Frau mal noch ein bisschen Zeit, Sabine. Und dann sehen wir weiter. Werde ich tun. Okay, viel Glück. Ciao. Tschüss. So, jetzt haben wir noch den Manuel und der ist 15. Hallo Manuel. Ja, hallo. Ja, wir sind noch dran, wir beiden. Ja. Was ist denn los? Was ist das Thema? Also das Thema, wir haben einen Internetchat über dich. Ihr habt einen Internetchat über mich. Wer ist denn wir? Ja, also wir sind so eine Internetgemeinde mehr oder weniger hier. Ja. Und da haben wir auch so eine Art Talkmaster. Das ist der René, alias Jack. Aha. Und wir reden dann halt über deine Themen. Jede Nacht? Nicht jede Nacht, also wenn wir Zeit haben. Aha. Ich meine, die meisten gehen noch zur Schule. Ja. Und am meisten am Wochenende und in den Ferien. Ich fühle mich geehrt. Ja. Was sind denn so die Hauptmeinungen, die da vertreten werden? Also wir finden es absolut lustig, was da meistens kommt, ne? Vor allem, wenn immer Themen sexueller Art. Das kann ich mir vorstellen, da gackert ihr ab dann, ne? Ja, das geht echt ab hier. Also, das ist wirklich lustig, aber... Wir diskutieren auch drüber. Also wenn interessante Themen sind, wird auch drüber diskutiert. Ja. Was war denn so ein Thema der letzten Zeit, wo ihr, also auch, was euch schon auch so berührt hat oder wo ihr ernsthaft drüber nachgedacht habt und diskutiert habt? Fällt dir was ein? In letzter Zeit muss ich jetzt, ja, die Frau mit der Drüse. Die Frau, ich hatte jetzt eigentlich ein ernsthaftes Thema erfragt, aber die Frau mit der Drüse, findest du... Die war so blöd, also das war unmöglich. Wie ist denn eure Adresse eigentlich, die Internetadresse? Das ist www.giga.de. Wie? Giga? Giga.de. Giga.de. Ja. Giga, also G-I-G-A. Ja. D-E. Ja. Ja, da kann man sich ja anklinken. Ja, da kann man dann unter Community, kann man Mitglied werden und dann kann man auch in den Chat rein. Ah ja. Gibt's auch Kritik manchmal? Ja. Das hat der Domian, hat er da völlig blöd gefragt oder doof reagiert? Ja, das wird ja auch öfters geäußert. Ehrlich? Ja, freilich. Ja, fällt dir was noch ein? Hast du was in Erinnerung? Ja, also manchmal fragst du unmöglich, also und du verstehst es auch manchmal nicht, die Themen. Ich verstehe die Themen nicht. Ja, von manchen Leuten scheinbar. Aha, ja, dann muss ich mich ein bisschen anstrengen. Ja, genau. Also ich merke, ich habe sehr kritische Zuschauer und Zuhörer. Ja. Ne? Ja. Ihr bleibt dabei. Freilich. Ich grüße die ganze Chatgemeinde auch. Ja, die will ich auch hiermit grüßen. Das ist wunderbar. Okay. Und wir verabschieden uns jetzt. Ja. Tschüss, Manuel. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von 1Live Domian. Vielen Dank an Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Peter Dunalski, Janet Krause, Heike Schmidt, Anja Schönhardt, Marc Sommer und Peter Ofsjanowski. Die Themen nächste Woche. Nächste Woche heißt das Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, Liebe macht blind. Da können wir wahrscheinlich alle aus dem Nähkästchen plaudern. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich bin skrupellos. Übrigens, unsere Sommerpause beginnt am 21.06. Also nächste Woche gibt es noch mal eine ganze Woche durch, Domian. Und dann gehen wir in die Sommerpause. Jetzt gehen wir erstmal in die Wochenendpause. Ich wünsche euch ein gutes, ein schönes Wochenende. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir wieder da. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao.